Die Kampagne jetzt hier gibt es vier verschiedene Vorträge. Einer davon ist also dieser hier, der sich also mit dem Widerstand im KZ Buchenwald auseinandersetzt. Dafür hatte ich ja ein Plakat, ein Bild entworfen, was man hier sehen kann, was also für mich die Situation der Häftlinge nochmal sozusagen versinnbildlicht. Also die geballte Faust im Grunde genommen mit dem Rücken zur Wand, das ist ja die Situation, die man als Häftling sowieso ausgesetzt ist. Also es ist ja nicht, man kann ja keinen Widerstand wie in der Freiheit sozusagen da durchführen. Da ist so eine Situation, wie sie nur im KZ Buchenwald vorgekommen ist, wie also Häftlinge gefoltert werden, indem man also ihnen die Hände auf den Rücken band und dann an großen Baumstämmen aufhängt, sodass also die Arme auskugelten mit der Zeit. Eine sehr schmerzhafte Foltermethode. Aber aus dieser Perspektive sozusagen hat sich der Widerstand entwickelt, eine moralische Entrüstung, Aufbäumung, dass man also leben wollte, den Widerstand da entwickeln wollte. Und das hatte erstmal nicht so viel mit Marx und diesen ganzen Geschichten zu tun. Das ist auch etwas, was Paul Grünewald recht deutlich dann gesagt hat. Grundsätzlich zu dem Widerstand vorausgeschickt. Es gibt ja so DDR-Literatur, die das also diesen besonders diesen kommunistischen Zusammenhang so weiter nach vorne stellt. Das ist schon einmalig gewesen, was sich da im Buchenwald getan hat, dass tatsächlich also von den KPD-Zusammenhängen also dieser Widerstand ausgegangen ist, der sehr große Wirkung entfalten konnte, besonders über den Krankenbau ein sehr humanistisches Zeichen gesetzt hat in diesem Zusammenhang. Aber die Grundlagen, von dem der ausgegangen ist, die will ich also jetzt gleich ein bisschen deutlicher betrachten. Die sehen also ein bisschen anders aus, als es vielleicht in einigen historischen Darstellungen bislang dargestellt worden ist. Wie ich überhaupt dazu komme, mich mit diesem Widerstand so detailliert auseinanderzusetzen, damit kommen wir dann auch gleich zu dem Vortrag, hängt auch mit meiner persönlichen Politisierung zusammen. Ich komme ja aus dem Kaff Bad Lauterberg am Harz, also das früher am sogenannten Zonengrenzrand lag, also wo der Zaun war und so weiter. Und Ende der 70er Jahre war ich einer von denen, sich der so im antifaschistischen Arbeitskreis organisiert hat und angefangen hat, Antifa-Politik zu betreiben. Und bei dieser Gelegenheit kam ich eben auch in Berührung mit der Geschichte, und zwar darüber, dass ich ein alter Genosse aus der Zeit der 20er, 30er Jahre, damals noch lebte, sich in unserer Gruppe sozusagen mit engagiert hat. Und über den kam man sozusagen einen direkten Link in die Vergangenheit. Und diese Vergangenheit war zum einen typisch für viele Gegenden im Deutschen Reich, zum anderen untypisch, weil es eine kommunistische Hochburg gewesen ist, in der wir lebten. Und davon war also absolut nichts mehr übrig geblieben in der Geschichtsschreibung, weil die Bundesrepublik Deutschland ja ein antikommunistischer Frontstaat war. Und das heißt, also die Geschichte wurde sozusagen nicht erwähnt, nicht aufgeschrieben. Und sobald man sie also herausholte aus der Vergessenheit, ist man auch gleich konfrontiert worden mit entsprechender Ablehnung. Also es gab zwei Sachen, die Ende der 70er Jahre noch ganz anders gewertet worden sind als heute, also wirklich deutlich anders. Der Kommunist war also irgendwie so ein Aussätziger, und der Homosexuell war auch ein Aussätziger. Das sind so zwei Sachen, die sich doch etwas verändert haben. In diesem Klima sozusagen ging das los. Ich will diese Situation, diesen kleinen Cut kurz beschreiben, weil sie typisch ist für diese Zeit. Die Leute lebten also in ihrem Tal, in ihrem Bereich. Wer in Karlsruhe gelebt hat, hat auch meistens seine Zeit in Karlsruhe verbracht oder in Bad Lauterberg, wie diese Orte eben hießen. Das ist hier so eine Demonstration von 1919. Und was da typisch war oder was in diesem kleinen Ort eben aufeinanderprallte, war zum einen gab es eben eine Arbeiterschaft und zum anderen war es eben ein Bad, also eine bürgerliche Schicht, die da war. Und diese beiden Klassen durch den Ersten Weltkrieg, diese Entwicklungen mit der USPD, Aufrüstung und so weiter und so fort, spielten sich eben in diesem kleinen lokalen Rahmen genauso ab, wie sie sich im Reichsgebiet abspielten, prallten also diese beiden Kräfte aufeinander, und da entwickelte sich eben eine starke linke USPD, die dann entsprechend 1920, 21 zur KPD wurde, wo es riesige Treffen gegeben hat, also für dieses kleine Kaff riesige Treffen von mehreren tausend Leuten, ich meine 16.000 Einwohner, und dann so ein Treffen mit fast 3.000 Jugendlichen, das war also schon eine Dimension. Die herrschende Kraft da vor Ort war tatsächlich in dieser Zeit die KPD gewesen. Es gab auch all diese ganzen anderen Verwerfungen, die man überall, diese revolutionären Aufstände, wie im Kapuzsch, wurde auch ein Polizist bei der Gelegenheit mal ums Leben gebracht, für den dann die Nazis entsprechende Gedenkstätte machten. Also alles, was man im Reichsgebiet so sehen konnte, ging auch lokal zusammen. Die Ermordung oder das Verschwinden dieses Polizisten brachte mich zum ersten Mal auf den Namen Karl Pikes, der so aussah. Und dieser Karl Pikes, stellte ich bald fest, war bei den alten Leuten noch ziemlich bekannt. Es gab aber kaum was, bis ich dann feststellte, das war also der führende Kopf dann der kommunistischen Partei geworden. Er war ein typischer Arbeiterführer seiner Zeit. Jahrgang 1899, noch als Jugendlicher freiwillig in den Ersten Weltkrieg gegangen, hat also 6 Geschwister gehabt, in dem Ersten Weltkrieg wahrscheinlich radikalisiert, kam er dann also zurück und hat dann die KPD da vor Ort mit anderen zusammen ins Leben gerufen und war dann die ganze Zeit also der Macher da vor Ort. Typische Parteikarriere, das heißt, ab den 20er Jahren war er hauptamtlicher KPD-Funktionär. Das muss man vielleicht auch nochmal deutlich dazu sagen, es gibt ja so Filme, Ernst Zehmann, so in seiner Klasse und so weiter, wo Ernst Zehmann immer gezeigt wird. Abends wird die Petroleumlampe noch angemacht und dann werden da nach der harten Arbeit noch die Flugblätter geschrieben und so weiter. So war das natürlich nicht. Die Arbeiterführer der KPD waren hauptamtliche Parteifunktionäre, die hatten eine Sekretärin, die hatten ein Büro und so weiter und so fort. Und dazu zählte auch selbst ein Unterbezirksvorsitzender wie dieser Karl Pikes. Sollte man vielleicht nochmal kurz dazu erzählen. Er war jedenfalls die führende Persönlichkeit, saß also dann 1932 in den lokalen Gremien, die es da so gab, also der Rat der Stadt, Kreistag, aber auch im preußischen Provinziallandtag. Das ist so eine Art Unterlandtag gewesen. Es gab ja damals das große Land Preußen, das war so unterteilt nochmal. Und da war also schon eine relativ prominente Persönlichkeit. Was mir aufgefallen ist schon, als ich also anfing, mich damit auseinanderzusetzen, dass die bürgerliche Geschichtsschreibung diesen Namen und die Zusammenhänge nicht erwähnt, war das eine. Aber er hatte ja einen prominenten Kampfgefährten, auf den ich gleich komme, Walter Krämer, von dem es also sehr viel gab, auch auf kommunistischer Seite natürlich sehr viel komplettiert worden ist aus der Widerstandsgeschichte. Aber über Karl Pikes gab es höchstens mal den Namen und einen Satz und mehr nicht. Und auch wenn ich mit Leuten da gesprochen habe, die also später, wo er im Buchenwald-Häftling war, kam man da irgendwie nicht sehr weit, wenn der Name auf Karl Pikes fiel, obwohl er im Widerstand eine große Rolle gespielt hat. Zum Beispiel so 1933, nach dem Reichstagsbrand, wurden ja die führenden Funktionäre und auch die unteren Chargen der KPD verfolgt gleich von den Herrschenden. Polizei SASS hatte Hetze auf sie gemacht und Karl Pikes konnte durch einen Radiobericht gewarnt untertauchen, hat also illegal den gesamten Widerstand im Harzgebiet organisiert, Zeitungen rausgebracht und so weiter, dass erst Ende Oktober 1933 dann verhaftet wurde, ging durch die Folterkeller der SA in Hannover, landete dann im KZ Lichtenburg, da traf er Walter Krämer wieder und kam dann als einer der ersten nach Buchenwald und hat dort also maßgeblich an der Organisation des Widerstandes im Krankenbau sich beteiligt. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch vorausgeschickt eine Sache, die die alten Genossen sozusagen hinterlassen haben, denen gesprochen haben. Sie haben gesagt, wer unter der Folter Aussagen gemacht hat, den haben wir nicht als Verräter betrachtet, auch nicht im KZ. Es gab Verräter, aber die dann auch gemaßregelt worden sind, da kommen wir noch später drauf, aber nicht hier unter der Folter zusammengebrochen ist, weil die alle die Folter erlebt hatten. Und sie gesagt haben, man kann vorher nicht wissen, ob man das aushält. Es gibt zwar Leute, die sagen, ich halte alles aus, Schmerzen und so weiter. Und wenn es dann so was ist, das ist eine Situation, mit der man schwierig zurechtkommt. Die wurden dann nicht mehr in wichtige Dinge einbezogen, solche Genossen, aber sie wurden auch nicht fallen gelassen. Von Karl Pikes ist bekannt, dass er unter der Folter nicht ausgesagt hat, er das also alles durchgehalten und ist also entsprechend dann als führende Persönlichkeit im Widerstand tätig gewesen. Der Widerstand war im Harzgebiet in dieser Zeit relativ groß. Das ist nochmal so eine Zeitung, die da rausgekommen ist. Die gab es ja ab 1932 überall. Neben Karlsruhe wird es wahrscheinlich mehrere gegeben haben für jeden Bezirk, die so auf diesen Matrizendingern da abgedruckt worden sind. Parallel zu Karl Peix politisierte sich im fernen Siegerland Walter Krämer. Denn etwas andere Geschichte, er ist eigentlich eher bürgerlicher Abkunft, also sein Vater war Beamter und er hat auch Schlosser gelernt gehabt, das damals also eine recht qualifizierte Tätigkeit gewesen ist. Und er ist auch 1911, aber ein bisschen älter als Karl Peix, in die Marine eingetreten als Freiwilliger. Das war damals ein Karrieresprungbrett und durchaus üblich, dass man ein paar Jahre bei der Marine machte sich dann ganz gut, wenn man sich irgendwo beworben hat. Ich war ein paar Jahre bei der Marine, hat man also bessere Chancen gehabt. Das heißt, er war also auch kein Linker, sondern in dieser Zeit sind dann durchaus national konservativ eingestellt, aber wohl schon die ganze Zeit sehr humanistisch geprägt. Im Ersten Weltkrieg ändern sich seine Ansichten dann, also kaum ist seine Dienstzeit beim Militär vorbei, beginnt dieser Krieg. Und in diesem Zusammenhang taucht er 1917 zum ersten Mal auf, als hier also mit ein paar Kameraden Proviantkammern aufbricht, um das Essen an die anderen Soldaten und Matrosen zu verteilen, weil es war ja damals Klassengesellschaft, die Offiziere der Marine haben also geschlemmt und die anderen konnten noch Steckrübensuppe futtern und da haben sie sich also aufgelehnt. Und da taucht er also dann zum ersten Mal politisch sozusagen in Erscheinung. Und als er dann 1918 zurückkommt nach Siegen zur Revolutionszeit, ist er dann ein linker Revolutionär. Ihr seht hier, das ist der Aufruf im Siegener Tageblatt des Arbeiter- und Soldatenrates und Krämer, also Walter Krämer, ist mit beim Soldatenrat in Siegen beteiligt. In den darauffolgenden Jahren geht er also den Weg eben eines KPD-Funktionärs. Er gründet die KPD vor Ort mit, er ist auch beteiligt an den Kämpfen im Ruhrgebiet. Später ist er also als Parteifunktionär in verschiedenen Orten des Reiches tätig und kommt in diesem Zusammenhang auch ab und zu mal mit der Polizei, mit den Gesetzen in Konfrontation. Das heißt also, es gibt da ein paar Demonstrationen, eine in Kassel, wo es zwei Tote gibt, da wird er also dann vor das Gericht gestellt. Es gibt noch eine weitere ähnliche Eskapade, da muss er untertauchen. Die KPD nominiert ihn dann für den Preußischen Landtag 1932, wird er auch reingewählt und damit hat er dann Immunität als Abgeordneter und kann dann also wieder auftreten. Walter Krämer ist auch einer von den Abgeordneten der KPD, die bei dieser legendären Schlägerei im Mai 1932 dann beteiligt sind. Im Preußischen Landtag treffen also NSDAP und KPD-Abgeordnete handgreiflich aufeinander. Es gibt einige Schwerverletzte bei der Gelegenheit und danach wird ja die antifaschistische Aktion, das ist zum ersten Mal propagiert, also bei der Schlägerei ist Walter Krämer auch beteiligt. Er wird dann der Nachfolger von Johnny Scheer. Johnny Scheer, der ja dann von Thälmann auch erstmal so die Führung der Partei übernehmen sollte, ja, verhaftet war. Und zwar hat Johnny Scheer vorher den Bezirk Niedersachsen geführt als Sekretär. Sekretär ist bei der KPD immer der Chef von Ganzen. Und so wird also Walter Krämer 32 der Sekretär der KPD in Niedersachsen. Bad Lauterbach liegt auch in Niedersachsen. Das heißt, Walter Krämer und Karl Peix kennen sich also persönlich aus dieser Zeit dann im politischen Geschäft. Als der Reichstagsbrand stattfindet, also in der Nacht vom 27. zum 28. Februar, gehört Walter Krämer zu denjenigen, es sind ja ungefähr 10.000 vor allen Dingen Kommunisten, die auf den Listen der Polizei stehen, die als erster mit verhaftet wird. 5 Uhr morgens wird dann Hannover aus dem Bett geklingelt von der Polizei und ist dann also gleich einer der Ersten, der kann nicht mehr illegal irgendwie tätig sein, der so in Haft kommt und dann entsprechend, hatte ich eben gesagt, KZ Lichtenburg landet, dort tritt er Karl Peix wieder und dann kommt er eben auch als einer der Ersten mit in das KZ Buchenwald. Ich habe, wie gesagt, diese Sachen hatte ich dann irgendwie soweit recherchiert. 1994 komme ich dann mit Paul Grünewald zusammen. Das war der letzte Überlebende dieser Zelle. Es gab ja noch, die war ja noch, der Widerstand waren noch mehr Leute daran beteiligt, aber es sind also die entscheidenden 3 Leute da gewesen, ein Teil des Reviers, der die KZ-Haft als einziger überlebt hatte. Emil Kahlebach hat mir dieses Interview ermöglicht. war durchaus unüblich, weil ich kam ja aus dem autonomen Spektrum und in den 80er Jahren war das ja auch streng getrennt, die Autonomen und die VVN. Also in den 80er Jahren hätte ich niemals ein Interview mit Paul Grünewald geführt, das war undenkbar, aber nach 89 war das möglich und so ist es also dann zustande gekommen. Und Paul Grünewald hat also sehr offen und klar meine Fragen dann beantwortet, zumindest zum größten Teil. Er selbst, kurz zu ihm, 1912 geboren, also jünger als die beiden eben benannten, war in einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus groß geworden, war auch in der Angestelltengewerkschaft, also kein Arbeiter, der jetzt an der Drehbank, sondern war Angestellter, Angestelltengewerkschaft tätig. Da kam er also zum ersten Mal mit den Angestelltengewerkschaft der Nazis in Konflikt sozusagen. Es waren erst so verbale Auseinandersetzungen, die dann aber bald in Militanz eskalierten. Das heißt, er ist eigentlich Sozialdemokrat gewesen, ist 1931 in die SAP eingetreten. Ich will jetzt mich nicht in historischen total Details verlieren, aber das kurz erwähnt. Es gab ja im Ersten Weltkrieg die Kriegsgebiete, die SPD bewilligt hat. Und in den 20er, Anfang der 30er Jahre sollte eine große Aufrüstung der Marine erfolgen, große Panzerkreuzer sollten gebaut werden. Und das hat die SPD mit verabschiedet. Und aus Protest dagegen sind eine Reihe sehr prominenter Leute ausgetreten, haben die SAP gegründet, die praktisch so zwischen KPD und SPD so eine linke Gruppierung dargestellt hat, oder linke Partei dargestellt hat. Einer der prominentesten Mitglieder der SAP war Willy Brandt, späterer Bundeskanzler, wie ich dann nicht einer der schlechtesten. Also in dieser Gruppierung war er also tätig. 1932, nachdem die SAP dann zerfiel, Frau Grünewald dann in die KPD dann doch eingetreten. Aber der Widerstand, den er also geleistet hat davor, war hauptsächlich noch im Zusammenhang mit der SPD. Und darüber berichtet er jetzt. Er kommt aus Offenbach, also Frankfurt. Daher auch dieser hessische Klang in der Stimme. Die Nazis wollten immer frischer, überfielen die Arbeiterversammlungen, überfielen die Demonstrationen der Arbeiter, überfielen Einzelne, wenn sie von irgendwelchen Veranstaltungen kamen. Und da wir eine ganze Reihe bedienter Leute hatten, war das also sehr schnell ein sehr militanter Haufen. Und als wir das erste Mal öffentlich in Erscheinung traten mit 200 Schaften, mitten in Frankfurt, und wir haben dann bei dieser Gelegenheit Gewerbe auf Fuß gestanden, und als sie wieder versuchten, eine Demonstration der Gewerkschaften zu überfallen, da sind wir mit unseren 200 Schaften dazwischen und haben sie also zusammengeknüppelt, dass es nur so eine Art hatte. Dabei rührt seit dieser Zeit mein positives Verhältnis zur Gewalt, also zur außerstaatlichen Gewalt. Die Gruppe, wie hätte sich denn genannt? JS, Jungsozialisten. Es musste ja irgendwie im Rahmen der SPD laufen, ja. Es musste aber gleichzeitig deutlich sein, dass es nicht die alte Verknöcher der SPD war und dass es als Kampftruppe nicht das noch verknöcherte Reichsbanner gewesen ist, ja. Das war ja ein furchtbarer Haufen, das Reichsbanner, im Großen und Ganzen. Wir hatten eine eigene Uniform mit Khaki-Hemden, mit schwarzen Hosen, mit Marschstiefeln, mit blauen Mützen, so wie es der Karl Feigst auf dem Bild trägt, so ähnlich, ja. Und hatten rote Armbinden, auf den roten Armbinden stand JS. Ja. Und das sprach sich in Frankfurt sehr schnell um, und wir haben sehr schnell Respekt gehabt. Und da traf nun diese Arbeit mit der Angestelltenarbeit zusammen und setzte sich immer stärker fort bis in das Jahr 32 hinein. Wobei ich hier gleich sagen muss, stelle ich also sehr bald heraus, dass die Gründung der SAP eine Fehlgeburt war. Sie war entweder zu spät oder sie war in der Situation überhaupt nicht mehr in der Lage, etwas zu tun, was sie sich zum Ziel gesetzt hat, nämlich eine Brücke zu bilden zwischen den verbrannten Sozialdemokraten und Kommunisten. Das war einfach nicht mehr drin. Deswegen stand dann für viele im Jahr 32 die Frage, ja, was nun? Ganzer Teil hat resigniert, anderer Teil ist zurückgegangen zur SPD und wir und ein anderer Teil, zu dem ich dann wieder gehörte, der ging dann zur Kommunistischen Partei. Ich bin dann im Spätsommer Herbst 32 zur KPD gegangen Und zu der damaligen Zeit hat die Kommunistische Partei in Frankfurt und im ganzen Bezirk Hessen bereits damit gerechnet, dass er irgendwie verboten wird. Wenn nicht durch eine Machtergreifung der Nazis, die möglich war, sondern auch durch die anderen Regierungen, Schleicher, Paben und so weiter. Und deswegen wurden also alle neuen Aufnahmen, im Gegensatz zu früher wurde das immer noch Transport-Sound in der Öffentlichkeit, die wurden geheim gehalten. Und mit diesen Leuten wurde eine sogenannte zweite Linie aufgebaut. Dazu gehörte ich auch. Ich war also nun prädestiniert, ich war eine Herkunft von Angestelltenseite und kämpferischer Sozialdemokratengruppe, in dieser zweiten Linie zu wirken. Wobei das so weit ging, dass das auch meine Eltern und in der Familie niemand gewusst hat. Da setzte die Konspiration schon ein. 1933 dann, nach der Machtauslieferung, wurde unsere Gruppe in der Partei sehr schnell eine ganz wichtige Angelegenheit im Raum Frankfurt. Erstens einmal durch unsere Kreuz- und Querverbindungen, die wir hatten. Zweitens mal, dass wir nicht polizeibekannt waren, wie so schön hieß. Und drittens, dass wir mit unseren Fähigkeiten eben für illegale Arbeit, Matrizen schreiben, Flugblätter abziehen und so weiter, eben diejenigen waren, die das konnten, die das also auch perfekt machten. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe Dinge dann von Januar, Februar, März, April 1933 gemanagt, die also schon in Ordnung waren. Ja. Dabei muss gesagt werden, dass wir unsere Jugendarbeit weiter betrieben haben. Denn unsere Vorstellung war die, dass wir möglichst viel von unseren Jugendlichen zusammenhalten wollten, um sie dem Nazi-Einfluss zu entziehen. So ergab sich, dass wir im Raum Frankfurt aus der CDA-Jugend hervorgegangen, eine Jugendgruppe insgesamt, aufgeteilt in kleine Gruppen, von so zwischen 250 und 350 Jugendlichen hatten. Und wir haben dann mit dieser Jugend in Fünfergruppen aufgeteilt, haben wir versucht, mit der größtmöglichsten Gesamtheit eben zu verhindern, dass sie dem Nazi-Einfluss zugänglich waren. Ja, diese Gruppe ist dann aufgeflogen. Den Nazis gelang es da also einen Spitzel rein zu installieren und dann sind die also verhaftet worden. Es gab dann entsprechende Verurteilung, also 2 Jahre Haft, also was in dem Dreh. Und nachdem diese Haftstrafe abgelaufen war, kam dann der Schutzhaftbefehl zur Wirkung. Das heißt, das war damals üblich bei politischen Aktivisten, dass sie also, nachdem sie da einmal bei irgendwas gefasst worden sind, meistens wurden sie wegen Hochverrat verurteilt, wobei ich nochmal also da wichtig finde, klar zu machen, die haben keinen bewaffneten Widerstand geleistet. Es ging nicht darum, Bomben zu bauen oder irgendwelche Attentate zu organisieren, es ging nur darum, praktisch Aufklärung zu betreiben. Flugblätter, solche Sachen wurden da gemacht und das wurde jeweils Hochverrat dann entsprechend juristisch verfolgt. Schutzhaftbefehl heißt, ich habe jetzt meine Haftstrafe abgesessen, aber gleich im Anschluss werde ich also auf unbestimmte Zeit dann meistens in Konzentrationslager eingeliefert. Das ist also eine willkürliche polizeistaatliche Aktion. Ich kann mich da nicht gegen wehren. Es gibt da gar keine juristische Grundlage zu. Der Polizeistaat sagt einfach, der Mann ist gefährlich, die Frau ist gefährlich, die bleibt jetzt einfach so lange in Haft. Wir denken, wie das also notwendig ist. Ohne irgendeine Begründung mehr. Da braucht man also dazu nicht. Dieser Schutzhaftbefehl wird also dann wirksam. Und dann kommt Paul Grünewald in das Konzentrationslager Buchenwald. Er hat hier berichtet, wie er dann da hineinkommt. Das ist eine sehr skurrile Geschichte, die ihm aber gleich so von Anfang an ein paar Vorteile bringt, die also nicht zu unterschätzen sind. Ich lasse es einfach mal. Die Einlieferung in das KZ Buchenwald und die ersten Kontakte zu politischen Häftlingen. Als wir in das Lager kamen, da waren wir 34 Anwärterhäftlinge für Buchenwald vom Polizeigefängnis in Frankfurt aus. Ich darf also hier noch sagen, dass ich in meinem Aufenthalt im Polizeigefängnis in Frankfurt, bevor ich nach Buchenwald kam, einen Tschechen kennenlernte, der aus Buchenwald kam, zum Abschieben in die damals ja noch existierende Tschechoslowakei. Und als ich so leichtsinnigerweise bei einer Unterhandlung mit dem sagte, naja, also wenn ich nach Buchenwald komme, dann habe ich wenigstens frische Luft und bin im Freien und diese Zeit, hat er gesagt, du wirst dich ganz schön wundern. Und dann hat er mir geschildert, was da los war. Und dem verdanke ich also tatsächlich erstens einmal, dass ich die ersten Runden da am ersten und zweiten Tag gut überstanden habe. Der sagt nämlich, du musst Acht geben, wenn ihr da oben am Lager anfahrt, im SS-Wagen, dann geht sofort die Prügelei los. Du musst sehen, dass du im SS-Wagen unmittelbar an der Tür sitzt hinten. Wenn das Treppchen runtergelassen wird und die Tür geht auf, dann musst du sofort die Situation erfassen und musst dich dahin begeben, wo du einigermaßen sicher bist. Und das war dann also so, dass als wir dort ankamen auf dem Eddersberg, ich saß also tatsächlich neben der Tür und da mit einem Blick, wie ich dann in der Tür stand als Erster, da stand eine Spießrutengasse von SS-Leuten. Zwei Reihen und jeder mit einem Ochsenziemer in der Hand. War also offensichtlich ganz klar, jeder Häftling, der da aus dem Wagen kam, der musste durch die Gasse. Ja. Und ich bin also mit der Mut der Verzweiflung mit einem Sprung runter und bin wie in Irland durch diese Gasse gesaust bis zum anderen Ende. Und ehe die überhaupt die Ochsenzimmer hochbekamen, war schon am anderen Ende, hat nicht einen Hieb abbekommen. Ja. Und da kamen aber schon die anderen. Und deswegen, weil die mit denen beschäftigt waren, haben sich um mich nicht mehr gekümmert, sondern ich stand da, schwamm, Menschen gebaut und die anderen, die wurden dann da hingeschleppt oder hingezerrt oder kamen da so kriechen oder vielleicht auch noch laufen da an. Wie gesagt, also das war schon erstens mal ein Pluspunkt für mich. Das zweite war dann, wir wurden runtergebracht zur politischen Abteilung, wurden im Gang aufgestellt und im Gang, also mit dem sogenannten Sachsengruß, wie das hieß, so mit verschränkten Händen an der Wand, ja. Und dann kamen zwei SS-Unterführer, einer mit einem langen Degen an der Seite und der hatte jeweils ein Blatt da und hat uns jeden gefragt, warum bist du hier? Und die meisten waren also nicht politische Bibelforscher, sogenannte Asoziale, zwei Kriminelle. Und die stammelten nun, erst noch schon durch den Schreck von vorher, stammelten nun, ich weiß es nicht, rums ging das wieder los. Ja. Ich bin unschuldig, rums, rums, rums. Ja. Ist verständlich von den Menschen eben in ihrer Verwirrung. Also der Bursche zu mir kam, da bin ich dann mal zusammen, die hatten, also ich hatte ja eine Knasterfahrung, ja. Und hab dann runtergeschnürt, im Anschluss an eine Gefängnisstrafe von 3 Jahren, 6 Monaten wegen Vorbereitung zum Hofrat, Schutzhaft genommen und in das KL Buchenwald verbracht. So, bist also ein dreckiger Kommunist. Wenn wir nachher über den Appellplatz gehen, guckt euch, das gilt auch für die anderen, genau an, da hängt noch einer am Galgen. Von euch geht keiner hier gerade wieder raus aus dem Lager, sondern jeder geht auf den Buckel ins Krematorium. Dann kam der Abmarsch. Da gingen wir zwei SS-Leuten und einem Häftling mit der Binde Blockälteste fürs Tor. Und der Galgen, der stand tatsächlich da, schwand schön im Wind, aufmunternde Sache, ja. Und dann kamen wir in eine leere Baracke. Nichts zu essen, war damals die Regel, 2 Tage lang. Am ersten Tag kam dann von dieser leeren Baracke aus der Gang zur Kammer. Jetzt kommt also die Frage, woher weiß jemand das? An der Kammer stand ein S-Mann, der Michael, später erfuhr, Oberstabwehrer Michael, und ein Häftling mit dem roten Winkel, der Gerd Bartschek, erfuhr ich auch erst später, aus Westfälischen. Und Michael, der hielt da eine flammende Rede und Drogen und auch so, bild euch auch nicht ein und dann hier rauskommt. Und dann ist also der Häftling in Funktion drin, der Michael ist weg. Und der Bartschek, der hat dann erstmal gefragt, wer von euch ist politisch? Sind wir zu fett vorgetreten? Dann hat er gefragt, wer ist ein echter Politiker? Weil sie sich ja denken, was heißt das? Ja? Das heißt, es gab solche Politiker und solche. Die drei anderen, das waren also, waren keine unrechten Menschen, ja, aber waren so Heimtücke, Witzeerzähler. Und ich war also derjenige, der mit der gewachsenen Vergangenheit, hat er gesagt, komm mal hoch, das Zeitchen da hoch. Hat er gesagt, wo kommst du denn her? Da war es Frankfurt. Ja, Frankfurt, da haben wir viele hier. So, ja. Kennst du den? Kennst du den? Kennst du den? Mir war sofort klar, dass der nicht wissen wollte, aus Menschenfreundlichkeit, ob ich da Freunde hatte. Und der hat einen Test gemacht. Und ich habe also stur gesagt, kenne ich nicht. Nein, nein, kenne ich nicht. Ich habe also keinen gekannt, wo ich alle kannte. Und das war gegrinst mit den beiden Ohren und habe gesagt, also hör zu. Das erste Vierteljahr wird bitter werden. Versuch dich zu halten so gut wie möglich. Wir behalten dich im Auge. Und werden eingreifen, wenn es möglich ist und wenn es notwendig ist. Denk dran. Das war der Kontakt. Das war der erste politische Kontakt. Der nächste kam zurück, also mit unseren Brocken. Wir wurden dann, wurden uns die Privatbrocken abgenommen, dass wir später da standen, dann wurden wir rasiert von Kopf bis Fuß und dann kriegten wir die gestreifte Luft dahin geschmissen mit allem drum und dran und mussten in unsere Baracke laufen und haben uns dann da eingekleidet. Der gute Gerd Patschek, der hat wahrscheinlich an alle möglichen Leute signalisiert, da ist ein Frankfurter, also an die Frankfurter. Das Ergebnis war folgendes. Es klopft am späten Abend ans Fenster von dieser leeren Baracke. Die anderen, die waren ziemlich stumpf und haben da rumgelegen. Und ich bin also an das Fenster geschlichen. Da stand der Walter Gulbinat vor dem Fenster, einer von den Frankfurtern. Hat ein Leib Brot im Arm. Ich sagte, halt die Ohren steif. Verteile das Brot aber nicht ganz, nur an jemanden, der es wert ist. Ist ein Brot verteilen, an wen? Gar nicht so einfach. So, also ist die erste Kontaktaufnahme verlaufen und hier habt ihr ja schon so ein paar Beurteilungen drin, also wer ist es wert, dieses Brot zu bekommen und so weiter. Und das bringt mich nochmal darauf, dass wir sehr vorsichtig sein müssen mit irgendwelchen moralischen Bewertungen, die wir über diesen Widerstand in diesem KZ Buchenwald oder in anderen Lagern fällen. Wir sind in einer bequemen Situation, hier aus einem relativ freiheitlichen Situation heraus agieren zu können. Das sind Bedingungen, die ja nicht nur mit Krieg zu vergleichen sind und die sich, finde ich, unserer Beurteilung so ein bisschen entziehen. Paar Sachen, die also uns sehr krass erscheinen, wie gesagt, muss man in der Situation dort beurteilen. Und man muss natürlich immer auch sagen, die Leute sind ja nicht freiwillig da, sondern sie von den Nazis in diese Situation hineingedrängt worden. Zum Widerstand. Es gibt ja dann seit Anfang der 90er Jahre dieses Buch von Niethammer, Die roten Kapos. Und Kapos wurde eben schon mal erwähnt, Blockälteste, so eine Art Vorarbeiterfunktion, also die offizielle Zeitung war Funktionshäftling. Hier so eine typische Gefangenenkolonne. Die Leute, die jetzt ein bisschen außen gehen, sieht man vielleicht gleich, die schleppen jetzt hier keine Säcke mit. Das sind eben diese Kapos. Um in diese Position zu kommen, musste man sich der SS natürlich andienen und man war Funktionshäftling. Das heißt, man musste natürlich die Anordnungen der SS-Leute befolgen. Man konnte jetzt nicht sagen, lass uns mal nochmal drüber reden oder was ganz anderes machen oder so. Man musste das befolgen, das war die Bedingung. Ja. Und wenn man die Position des Kapos hatte, konnte man Dinge beeinflussen. Zum Beispiel sind ja auch alliierte Bomberpiloten dann ins KZ gekommen, sollten umgebracht werden. Und dann haben die Kapos teilweise Nummern von toten Häftlingen genommen, haben denen die dann aufgenäht, sodass sie eine andere Identität hatten. Solche Dinge konnte man beeinflussen, aber viel darüber hinaus war es kaum möglich. Und deswegen ist das, was in Buchenwald passiert ist, eben so außergewöhnlich. In Buchenwald sollte ja gar kein Krankenlager entstehen. Es ist von Häftlingen im Grunde genommen durchgesetzt worden, so peu à peu. Nachher sind sogar Impfungen durchgeführt worden. Es sind also tausend von Leuten letztendlich das Leben gerettet, dass also so langsam eine andere, so ein Krankenbau überhaupt in sich entwickeln konnte. Außerdem haben viele Häftlinge immer berichtet, dass wenn sie nach Buchenwald kamen, der Unterschied zu anderen Lagern war, dass da nicht geschlagen wurde, sondern sonst immer bei anderen Lagern so, dass die Kapos immer auch körperliche Gewalt eingesetzt haben. Und das war so im Buchenwald nicht. Deswegen ist es schon also eine hohe Form des Widerstandes, der über Jahre entwickelt werden konnte. Und man kann es nicht einfach so sagen, dass es einfach nur so Funktionshäftlinge sind, die da so die verlängerte Arm der SS gewesen sind, wie das Niethammer so ein bisschen beschreibt. Es gibt natürlich diese Form des Widerstandes, es gibt ja auch andere Formen des Widerstandes. Und deswegen muss man auch mit dieser Begrifflichkeit also vorsichtig sein. Das hier ist eine Form zu sagen, ich nehme die Bedingungen an. Ich bin jetzt in diesem Lager und ich versuche jetzt irgendwie was daraus zu machen, mich mit den Leuten, die ich kenne, zu verbinden und daraus was zu entwickeln. Es gibt natürlich auch andere Formen, die dem also gleichberechtigt da mitstehen. Aber ich will jetzt erst nochmal diese Entstehung des Krankenbaus, die also der zentral war, von Paul Grünewald berichten lassen. Die Entstehung des Krankenreviers. In Buchenwald habe ich, also wie gesagt, dann die Eingangsphase mitgemacht. Es wurde ja 37 gegründet. Fertig war es in seinem eigenen Umfang und Gegebenheiten im Frühjahr 39. Also ich war noch im Anfangsstadium mit all den schweren Gegebenheiten. 7 Tage arbeiten in der Woche und von morgens 6 bis abends 10. Mit all dem, was dazugehört. Ich war zuerst bei einem schweren Kommando, Bäume gefällt, Stücken gerodet, geschacht und. Und bin also zusammengeschnürt, dass ich so im Spätsommer 38 ungefähr so aussah, wie in Häftling in den KZ-Dokumentationen gezeigt wird. Nur dadurch, dass ich erstens kräftig war, zweitens, dass es bereits in Buchenwald losen Zusammenhalt zwischen Genossen der Kommunistischen Partei gab, mit der entsprechenden Solidarität. Das hat mich also über die Runden gebracht und als dann im Laufe des Jahres 38 das Lager von der Belegung her immer größer wurde, mit Massentransporten, da wurden in den sogenannten Verwandlungsstellen auch immer mehr Häftlinge gesucht, die ja nun die Arbeit machten für die SS. Denn die SS als Herrenmenschen, die wollten und konnten natürlich nicht arbeiten, dagegen die Untermenschen, das waren also die Sklaven der Herrenmenschen. Ja. Da wurde also eines Tages für das Häftlingsrevier wurde einer gesucht, der gut stenografieren und Maschine schreiben konnte. Ja, am nächsten Morgen habe ich mich also vorgestellt, beziehungsweise bin vorgestellt worden. Der hat gesagt, ja, war der Dr. Werner Köschert, einer der schlimmsten Lagerärzte, was nicht gehindert hat, dass er nach 45 trotz Verurteilung dann seine Praxis wieder ausgeübt hat in Norddeutschland. Ja, und dann habe ich also in Revier gearbeitet, war noch im Block zuständig, da war noch mein Bett, musste noch den Appell morgens und spät nachmittags mitmachen. Das hat sich dann sehr schnell als nicht gut herausgestellt. Deswegen haben die Genossen, und dazu gehörte der Willi Langrad, der damals Kapo war, und der Karl Peiks dazu, die haben also dafür gesorgt, dass ich Kommandierter wurde. Das heißt, ich brauchte keinen Appell mehr mitzumachen und ich konnte, wenn ich wollte oder musste, ein Bett im Revier haben und konnte da schlafen. Was nachher dazu überging, dass ich überhaupt im Revier ein Bett hatte, nachdem da ein Pflegezimmer eingerichtet war. Ja, und dann wurde also ein neues Revier gebaut, ganz unten am Lagerende, ja. Dann bin ich also da tätig gewesen als Schreiber, als Sanitäter. Das hat man sich langsam angeeignet, wobei zu sagen ist, zu der damaligen Zeit bestand die Anweisung, dass kein Arzt und kein ausgebildeter Sanitäter im Häftlingsrevier beschäftigt werden durfte, sondern nur Laien. Das bedeutete, dass jeder, der da hinkam, sich seine Kenntnisse dort selbst aneignen musste. Das Aneignen geschah erstens mal Kraft eigener Intelligenz und zweitens durch den nicht ganz einfachen Versuch, der auch oft und meist gelungen ist, dass man jemand aus dem Lager, der Arzt war, krank geschrieben hat, hat ihn ins Revier gelegt und hat schon den dann nun unterrichten und präparieren lassen. Ja. Hab dann, nachdem zwei Arztschreiber vor mir weggegangen sind, die Funktion des Arztschreibers übernommen. Die Funktion des Arztschreibers war insofern wichtig, als wenn der erste Kabo oder zweite Kabo und der Arztschreiber harmonierten, dann war das also eine Macht im Revier und eine Macht für die Häftlinge und eine Macht für die Organisation erst gegen die sogenannten Grünen und dann auch gegen die SS. Wobei, wenn ich sage gegen die Grünen, es war im Anfang weit verbreitet, dass die SS die kriminellen Häftlinge benutzt hat, um in den verschiedenen Dienststellen die Funktion auszuüben, womit sie einen verlängerten Arm geschaffen hatte zur Unterdrückung der Häftlinge, vor allem auch nachher der unterschiedlichen Häftlingsgruppen. Also zu den Grünen ist noch zu sagen, ich denke, ihr wisst es wahrscheinlich, ich sage es nochmal dazu, dass er auf den Winkel sich bezieht. Die Grünen waren eben die sogenannten Kriminellen und dann gab es noch schwarze Asoziale, rote waren eben die politischen. Die kriminellen Häftlinge wurden dann eingesetzt, also mit Bedacht oder einige von denen. Man kann man ja auch, wie gesagt, in der Kategorien, die die SS geschaffen hat. Es gab ja auch kriminelle Häftlinge, mit denen die politischen zusammengearbeitet haben. Und da wurden natürlich Leute ausgesucht, die also entsprechend dann auch tätig geworden sind. Das war das Erste, war es eben wichtig, dass man also diese Grünen aus den Funktionen heraus brachte und dafür politische Häftlinge hinein buxierte. Und wie man das macht, das hat also Paul Grünewald auch erzählt. Aber jetzt komme ich jetzt nochmal, komme ich gleich zu, sagen wir ein bisschen durcheinander an der Stelle. Ich erwähnte, dass es also organisierten Widerstand gibt, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich individuell zu verweigern. Und für mich rangiert das also auf einer Ebene. Ich kann da also keine Unterscheidungen treffen. Und wenn man über Widerstand in Buchenwald spricht, finde ich, sollte man auch den Priester Paul Schneider erwähnen, der sozusagen eine andere Form darstellt als die, die jetzt hier die ganze Zeit besprochen worden ist. Paul Schneider ist kein Linker gewesen, sondern war ein aufrichtiger Christ. Und als er tot war, haben die politischen Häftlinge eine Ehrerklärung für ihn gemacht. Die will ich mal kurz vorlesen, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen nachempfinden, was sie für eine Achtung vor dem Mann hatten. In Ehrfurcht und Bewunderung haben wir, deine Kameraden, die heroische Sittlichkeit deines Herzens empfunden, wenn wir auch unter einem anderen Gesetz antraten zum Kampf gegen die faschistische Bestie, wenn wir auch die Erlösung von dem Übel nicht im Christentum sahen, sondern im Kampf um eine diesseitige Welt, so warst du uns doch wahr, dein Bruder und wir dir in brüderlicher Liebe zugetan. Die Geschichte von Paul Schneider ist die, dass er eben durch seine christliche Einstellung mit dem NS-Staat in Konfrontation geriet, was dann über einige Zeit dazu führte, dass er im November 1937 ins KZ Buchenwald eingeliefert worden ist. Zwar als Häftling, aber der Prozess gegen ihn war noch am Laufen. Er war also noch nicht verurteilt. Sowas gab es auch, dass Leute also vorübergehend ins KZ kamen und dann mit den Leuten erstmal dokumentieren wurde, was dann passiert, wenn sie sich also nicht konform in Zukunft verhalten. Paul Schneider ist zur schwersten körperlichen Arbeit herangezogen worden im Steinbruch. Er war körperlich ganz gut drauf, konnte das also wegstecken und fiel dann durch seine entsprechenden christlichen Parolen, die er immer brachte, bald auf unter den Häftlingen, weil da war ja noch nicht die Pogromnacht 38 gewesen, also Leute wie Juden und Christen und so weiter waren da noch nicht, war noch nicht üblich, dass so die großen Mengen da im Konzentrationslager waren. Ja, 20. April 1938 eskaliert dann die Situation, weil 20. April war ja Hitlers Geburtstag, wurde offiziell gefeiert, dann mussten alle antreten, die Häftlinge auf dem Appellplatz und sollten dann die Hakenkreuzfahne grüßen, das heißt ihre Kopfbedeckung abnehmen. Und Paul Schneider hat sich geweigert, sind die SS-Leute zu ihm hin, haben gesagt, Mütze runter, und hat er gesagt, dieses Verbrechersymbol grüße ich nicht. Daraufhin ist er natürlich ja, entsprechend misshandelt worden und kam in die Arrestzelle, die Einzelzelle. Wenn ihr mal nach Buchenwald kommt oder da wart, wenn man durch das Tor geht, eben das seine, links in diese Arrestzelle, das sind so kleine Löcher, wo oben so ein bisschen Licht reinfällt, ist auf eine, wo die Geschichte von Paul Schneider da dokumentiert ist. Ist also in diese Arrestzelle gekommen, wurde dann von dem SS-Mann Sommer und einem Schergen, also auch ein Funktionshäftling mit einem grünen Winkel, über Monate dort misshandelt. Er hat dann komplett sich gegen alles gestellt. Also er wollte absolut nicht mehr mitmachen. Hat dann an den Lagerkommandanten Koch geschrieben, also die Juden wären seine Brüder und wie die behandelt werden würden, das könnte er nicht als Christ nicht mit sich vereinbaren. Also solche Sachen hat er eben dann konsequente Opposition gemacht. Wie gesagt, permanent misshandelt worden von diesen Leuten und dann kam als letzte große Aktion im Grunde genommen Ostern, da war auch ein großer Appell, als er sich an den Gitterstäben hochgezogen hat, über den Appellplatz gerufen, Kameraden, hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider, hier wird gefoltert und gemordet, so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben, und weiter ist er nicht gekommen, weil sie ihn dann entsprechend von den Stäben weggerissen haben. Die Geschichte hat dann ihr tragisches Ende darin, dass im Sommer 38, dann wird dann dieses Verfahren eröffnet und am Ende hätte er entlassen werden müssen aus dem Konzentrationslager, weil der Richter das so beschieden hat. Dann hat er natürlich mit der Geschichte, mit dem, was er jetzt erlebt hat, da war es unmöglich, Paul Schneider aus dem Gefängnis zu entlassen. Das heißt, er musste umgebracht werden. Die übliche Methode, jemanden im KZ Buchenwald umzubringen, war das sogenannte Abspritzen, also nicht mit unserer heute sexualisierten Sprache zu verwechseln. Das Abspritzen heißt, eben mit einer Spritze jemanden zu Tode bringen. Das waren meistens Nikotinspritzen, es wurden auch Herzmittel dafür verwendet, im Fall waren es Herzmittel, mit dem also ein SS-Hass ihn umgebracht hat. Die Leiche konnte natürlich auch nicht so einfach dann den Angehörigen da ausgeliefert werden, deswegen wurde sie in einen Zinksack, plombierten Zinksack, unter Bewachung zum Bahnhof gebracht und dort der Gemeinde ausgehändigt. Und dann ist er dann also in dem plombierten Sarg, ohne dass man den Körper nochmal irgendwie sehen konnte, beerdigt worden. Also ich denke, auch dieser individuelle Widerstand, wenn Leute sagen, so ich mache eben absolut nicht mit, das ist eben eine andere Konsequenz, aber eben gleichwertig zu beurteilen. Ja, der Kampf gegen die Grünen war eine sehr entscheidende Geschichte und auch der Umgang mit Verrätern, und da hat auch Paul Grünewald uns noch was hinterlassen. Die Verdrängung der kriminellen Häftlinge aus dem Krankenrevier und die Entstehung der Widerstandsgruppe. Der Umgang mit Verrätern. Ja, dann sagten mir die Genossen, also Paul, du bist ja nicht nur wegen einem schönen Gesicht jetzt im Revier gelandet, sondern da sind noch eine ganze Reihe von den BV-ern und du bist zur Verstärkung da und versuchst mit den Genossen da gut zusammenzuarbeiten, dass er die Grünen da noch auskriegt. So war es dann auch. Ja. Also im neuen Häftlingsrevier war der Willi Dehlen als Politiker, der Willi Klangwart als Kapo, eine zivilistische Figur, der Karl Peix war schon da als Sanitäter, der Walter Krämer war noch nicht da, der Peter Klangwart aus Düsseldorf war Sanitäter und sogenannter Diätküchenchef, und dann war noch eine ganze Reihe recht räudiger Berufsverbrecher da, die vor nichts zurückgeschreckt sind. Die jetzt zu Fall zu bringen, ja? Ich werde immer wieder gefragt, wenn ich diesen Abschnitt erzähle, wie macht man sowas? Man macht das so, dass sie auf die Nase fallen, dass sie irgendwie bei der SS auffallen und werden gefeuert. Das ist also die harmloseste Methode. Es gibt noch einige andere Methoden bis hin zu denjenigen Methoden, die am unangenehmsten waren, über die ich heute sprechen will. Und wir haben dann fertiggebracht bis zum Frühjahr 39, das Revier von den Grünen frei zu haben, bis auf einige, die als Alibi-Funktion da blieben, war der Hinrichs, das war der Johannes Hacke, das war wunderbar tätowierter BV'er, der in der Ambulanz war, beim Karl Peix. Karl Peix hatte inzwischen nicht nur die innere Ambulanz mitverantwortet, sondern auch die Leitung der Abteilung innere Krankheiten übernommen als Leiter. Wobei ich also nicht sagen kann, wer den Karl Peix ins Revier gebracht hat. Ich vermute sehr stark, der Willi Dehnert. Nicht der Walter Krämer. Der Walter Krämer, der war zunächst durch den Karl Peix dann im neuen Revier, also nicht in der alten Baracke oben. Im neuen Revier war der als Kranke aufgenommen worden. Und der Karl Peix hat ihn dann als Kranken, Gänsefüßen, mit eingesetzt für die Nachtwache. Und so ist er dann langsam in eine Funktion im Revier gerutscht. Und Cabo ist er erst geworden im April 1939. Der Willi Klangwart hatte einen unheimlich guten Kontakt zu allen möglichen Kriminellen, zu den Berufsverbrechern, die draußen bei der SS arbeiten. Und das war ja wichtig von wegen hier und allen möglichen. Einen doppelten und gleichlaufenden Kontakt hatte der Karl Peix. Da wird es schon heikel. Da erzähle ich nicht weiter. Aber ich erwähne es, damit ihr gewarnt seid. Könnte ja jemand auftauchen und könnte also, wenn ihr eine Ausstellung macht und Karl Peix rausstellt, ich weiß was, ja. Dann kommt es haarendicht. Ich selbst habe mich damit dran gestört. Ich selbst habe dann später auch Kontakte zu Kriminellen und auch zu den kriminellen SS-Führern gehabt. Noch und noch, ja. Mit den heikelsten Gegebenheiten. Also mir könnte auch jeder Gott weiß was anhängen, wenn er wollte. Wobei ich also weiß, ich war da auch zu wehren. Ich erwähne es nur, also der Ordnung halber, ohne Details. Ein Blockältesten, gestandener Mann aus dem Rheinland, deiner politisch einwandfreien Vergangenheit, als Blockältester in einem asozialen Block, im Machtgefühl als Blockältester, eine Veränderung geht in den Menschen vor. Ihr dürft also nie vergessen, der Häftling, der nun über die SS oder mit der SS in solche Funktionen kam, der hat ja Macht ausgeübt. Und Macht ist berauschend wie eine Droge. Ich sage das nicht nur theoretisch. Ich habe das also auch im Gefühl gehabt und habe mich schwer kontrollieren und am Riemen reißen müssen. Inwieweit jemand etwas verraten hat, ist das jeweils von Folgen begleitet gewesen, wenn das herauskam. Dem Mann da in dem Block der Asozialen, dem fiel zufälligerweise eines Tages ein Riesenbalken auf den Kopf, dass er sofort tot war. Für die Witwe haben wir später im Rheinland die hinterbliebenen Rente in Arnsberg herausgeholt bei der Wiedergutmachungsbehörde, ohne dass sie wusste, was mit ihrem Mann passiert war. Sie wusste nur, dass es ein Arbeitsunfall war. Ja, so etabliert sich also dann diese Gruppe im Krankenbau. Und dann ist natürlich ein großes Feld, wie man jetzt mit diesen SS-Ärzten, wie man die in die Hände bekommt. Also er hat da Frau Grüber hat drei Varianten hinterlassen, also erzählt. Das eine war tatsächlich, dass er einen SS-Arzt sogar auf der humanen, menschlichen Art ansprechen konnte, der dann mit ihm sogar zusammengearbeitet hat, auch nach 45 aufgetreten ist bei Gerichtsverfahren, so um dann praktisch ihre Aussagen vor Gericht glaubwürdig zu machen. Das ist eine absolute Ausnahme gewesen, die gab es aber auch. Dann ist noch eine Geschichte erzählt, die jetzt hier nicht bei der, einem Vortrag vorkommt, die also eine Dissertation für einen SS-Arzt schreibt und dann sozusagen darüber Einfluss gewinnt. Aber die, ja, die Methode, die natürlich am einfachsten oder am läufigsten ist, ist natürlich die der Bestechung. Und das hat er auch erzählt. Muss ich jetzt kommen? Ach, ja. Da gibt es eben auch die Bestechung eines SS-Arztes. Ja. Woher kam das Geld? Der Bogen, den ich euch hier vom Gang gezeigt habe, der kam also morgens ins Revier und hat gesagt, dann Uniformrock hingehängt, dann weißen Kittel angezogen, wo das ein Witz war. Ja. Dann habe ich gesagt, ach Grünewald, so ein schönes Wetter jetzt am Wochenende. Und trotzdem gibt es ein trauriges Wochenende. So, und los, hab schon für mich. Ach, wenn man keinen Pfennig Geld mehr hat, dann nützt das schönste Wochenende nichts. Wir fahrt mit dem Karl Pax und Walter Krämer palabert. Dann hat Walter gesagt, aber was denn um? Ich sag, was ist? Stecken doch 100 Markscheine in die Tasche. Sehe, wie er reagiert. Bin also in mein Arztzimmer gegangen, hab den Knopf da oben aufgemacht, reingesteckt. Keine Ahnung, 50, ich weiß es nicht, so ein Geldschein, ja. Den Knopf aber aufgelassen. Der oben, der kam nach einiger Zeit, nach Scheinarbeit in den Revierwagen zurück. So den Uniformrock an, stellte er fest, da ist ein Knopf auf. Null geschaltet, ja. Es gibt viele Dinge, die habe ich da gelernt. Die waren später für mich im Beruf wichtig und auch im politischen Leben. Dann sagt er, na Grünewald, ich habe mir das überlegt, das Wochenende wird doch noch schön. Also, macht's gut, soweit es möglich ist. Viel Spaß, Hauptschulführer. Zu dem Zeitpunkt an hat man den in der Hand. Der hat, wie er in Nürnberg verurteilt worden ist im Ärzteprozess, gelauert, dass jemand wie der Eugen Kogon oder der Paul Grünewald kommen würde und würden ihn entlasten. Weder der Kogon noch ich haben daran gedacht. Auch sonst keine. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Wo kam das Geld her? Das Geld kam von den Juden. Wenn wir also einem Juden, der ziemlich schlecht dran war, und Juden kamen also nur sehr schwer ins Revier, von der SS ausgesehen, ja. Wenn wir also so einem Juden sagten, hör zu, du bist so fertig, dass man ausrechnen kann, wann du krepierst. Es kann noch 2 Monate dauern, es kann noch 3 Monate dauern. Wenn wir dich 8 Tage zum Ausruhen ins Revier legen, was bist du bereit zu spenden? Da kam das Geld her. Das war natürlich eine unheimliche Vertrauenssache. Wiederum eine Frage der Macht. Mit dem Geld kannst du ja auch was anderes anfangen. Wie kam es, dass jüdische Menschen dort noch Geld im Lager hatten? Die hatten mehr Geld als die anderen Häftlinge. Normalerweise hieß es, jeder Häftling hat 30 Mark im Monat von seinen Angehörigen geschickt kriegen. Dann hieß es wieder mal nur 10 Mark, dann hieß es gar nichts. Die Juden, die bekamen im Allgemeinen eine sehr große Summe immer genehmigt, die sie schicken lassen konnten. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ein Großteil von dieser jeweiligen Summe dann von der SS abgesahnt worden ist. Der Sturmführer Dringel von der Kasse oben, der war dafür da, dass er den SS-Anteil abgezweigt hat. Und er wurde dann im SS-Casino bei entsprechenden Feiern verjuckst und verjubelt. Ja. Warum sollen wir jetzt dann auch Gebrauch machen von dem, was die jüdischen Häftlinge hatten, zu diesem Zweck? Ja. Ich muss natürlich noch mal ein paar Worte dazu verlieren. Zum einen kam auch Geld noch anderswertig in die Hände der Häftlinge. Viele hatten ja bei ihrer Deportation Wertsachen und Geld eingenäht in die Kleidungsstücke. Und die Kleidungsstücke wurden ja dann wiederverwendet, also von den Umgebrachten aus Auschwitz. Die kamen also dann auch Buchenwald an. Da gab es dann extra Häftlinge, die abgestellt waren, die zu sortieren, die auch die Aufträge hatten, das nochmal zu kontrollieren. Das ist also auch einiges Geld noch aufgetaucht. Diese Einteilung Juden, politisch und so weiter, ist eine Einteilung, die natürlich auch so monolithisch nicht gewesen. Ich habe Emil Karlebach erwähnt, der ja auch jüdischer Widerstandskämpfer war. Bei den Politikern waren ja auch viele jüdische Leute dabei. Das ist jetzt keine Kategorie, das sind die und die und die. Das ist nicht so säuberlich getrennt, sondern geht ineinander über. Das sind ja Kategorien, die die SS im Grunde genommen geschaffen hat. Also das wollte ich mal deutlich sagen, ist das nicht so monolithisch da nebeneinander steht. Aber wie gesagt, genau dieser Aspekt zeigt eben, dass es sehr schwierig ist, unsere moralische Beurteilung da über die Dinge zu stülpen. Ja, die Position jetzt, die also Pikes und Krämer da hatten. Krämer ist ja später der Arzt von Buchenwald, sehr prominent geworden in der DDR, weil er ja sich dann dort alles angeeignet hatte und Operationen sogar durchgeführt hat. Nackt unter Wölfen, dieses berühmte Buch, dann auch verfilmt, ist wahrscheinlich bekannt. Und dem Karl Pikes, über den ist kaum etwas publiziert worden, obwohl, wie man jetzt ja auf dem Vortrag gehört hat, er eine relativ große Rolle gespielt hatte. Geht ja noch auf die Konstellation an, also wirklich, was für ein Verhältnis hatten diese beiden Leute eigentlich zueinander. Sie sind nämlich dann gemeinsam ermordet worden im KZ-Außenlager in Goslar. Warum sie umgebracht worden sind, da gibt es also verschiedene Theorien. Die von der DDR meistens verbreitete war die, es kamen dann sowjetische Häftlinge im Zuge des Zweiten Weltkriegs in das Lager. Und da haben sie also von sich aus eine Typhusimpfung durchgeführt, um denen also das Leben zu retten. Und also gegen die Anordnungen der Lagerleitung. Das wird also von DDR-Seite sozusagen als Grund gegeben. Dann gibt es eben hier schon erwähnt diese Geschichten mit der Korruption im Lager, dass da irgendwelche Dinge, weil der Koch, der Lagerkommandant damit verwickelt waren, da unnötige Mitwisser sich vom Halse schaffen wollte. Aber es gibt noch eine dritte Variante, die ich für die wohl möglichste halte. Das ist also ein Bild von Karl Otto Koch, ein ganz übler Mensch, der nicht nur die Lagerleitung vom KZ Buchenwald hatte, sondern teilweise auch die Lagerleitung von Majdanek. Also nicht nur ein Mörder, sondern auch eine völlig korrupte Gestalt. Er war so bekannt dafür, dass er also Häftlinge, wo es ging, also noch abzog. Das heißt also Essenszuteilungen, die kamen, wurden ihm nochmal geschmälert. Das wurde dann woanders verkauft. Er hat sich dort der dienstbar gemacht und so weiter. Also er war so in viele Korruptionsdinge verwickelt, hat sich da also bereichert, wo es ging. Zum anderen, während des Zweiten Weltkriegs gab es ja viele SS-Leute, die dann auch in der Waffen-SS da gekämpft hatte, verwundet waren, Lazaretten lagen, und da haben natürlich die SS-Leute auch gesagt, die Offiziere sollen also Blut spenden, damit das eben da wieder repariert wird. Und sowas hat sich auch Otto Koch Blut gespendet, aber Otto Koch hatte Syphilis. Das war eine Krankheit, die man zu diesem Zeitpunkt nicht heilen konnte, man konnte nur die Symptome bekämpfen. Und das hat er sich eben im Lager nicht von den SS-Ärzten, sondern von Pikes und Krämer in diesem Krankenrevier die Symptome da kämpfen lassen. Und er hat ihm sein Blut gespendet, und das kam dann dazu, dass im fernen Norwegen auf einmal höhere SS-Führer, die also sich gar nicht wussten, wie das kam, auf einmal Syphilis hatten. Und da wurden dann Nachforschungen angestellt, wegen Korruption und wegen dieser Blutgeschichten. Und die Schlinge zog sich also immer enger um diesen Otto Koch. Und in diesem Zusammenhang sind wahrscheinlich dann Pikes und Krämer umgebracht worden. Die Mord ausgeführt hat ein Handlanger von ihm, Johann Blank, der also schon verschiedene Morde vorher durchgeführt hatte. Dem unterstand dieses Außenlager in Goslar. Und er hat also die beiden eben abgeholt, erstmal in Einzelhaft und dann mit auf Transport. Und dann war also praktisch durch die Situation schon klar, das kam also ganz überraschend, dass da was im Schwange war, dass da ein Verbrechen sozusagen in Vorbereitung gewesen ist. Das muss also auch den beiden dann bewusst gewesen sein. Dieses Außenlager, ganz einfach, war ein Fliegerhorst, später von der Bundeswehr benutzt. Heute ist das stillgelegt mittlerweile. Er wurde im Zweiten Weltkrieg hinter ausgebaut, und für diese Bauarbeiten hat man eben auch so ein KZ-Kommando dann da gehabt, die da so Bauarbeiten eben durchführten. Pikes, Krämer wurden voneinander getrennt. Sie wurden gleich am zweiten Tag sind angekommen, am zweiten Tag wurden die Morde durchgeführt. Pikes einfach in einer entlegenen Stelle da bei der Baustelle hat ihnen ein SS-Mann von hinten in den Kopf geschossen. Und bei Walter Krämer hat man sich so eine Geschichte da noch ausgedacht. Da war so eine kleine Kiesgrube ein Stück entfernt, da musste man so ein Arbeitskommando ausrücken, und dann hat man die anderen in eine Hütte gesperrt, und er sollte dann Wasser holen, und dann haben sie noch gerufen, halt stehen bleiben, und haben ihn dann mit zwei Schüssen von hinten ermordet. Diese Episode wurde allerdings gesehen von einem 14-jährigen Jungen, der dazu völlig spielte, der das mitbekommen hat, dass er sogar auch nach kurz 45, 46 dann nochmal zu Protokoll gegeben. Vielleicht zu dieser Episode noch wichtig zu wissen, dass die Nachforschung der SS also weiterging und dass Otto Koch und Blank wurden dann verhaftet. Blank hat sich in der Arrestzelle in Buchenwald erhängt und Koch wurde noch im Februar 45 im Buchenwald vor ein SS-Kommando gestellt und erschossen. Und zwar wegen Korruption dieser Blutgeschichten und auch wegen dieser Morde. Aber das heißt aber nicht, dass die damit gesühnt werden, weil die, die die Morde ausgeführt haben, die wurden natürlich nie dafür belangt. Die Überreste, sterblichen Überreste der Ermordeten wurden sofort eingeäschert und sind dann in Urnen den Frauen zugeschickt worden. Natürlich klar ist, dass das alles die Frauen bezahlen mussten. Und dann wurden sie beerdigt. Und Beerdigung in dieser Zeit von solchen Genossen, die muss man sich also nicht so vorstellen, wie wir heutzutage, dass man jemanden so nur noch die letzte Ehre erweist, sondern das wurde natürlich von der Gestapo genau verfolgt, wer da auftauchte. Das heißt, es trauten sich wirklich nur Ehefrauen, ein, zwei ganz enge Verwandte dahin. Ansonsten stand der Friedhof praktisch unter Beobachtung. So sind die also mehr oder weniger verscharrt worden. Und das ist schon, ja, so muss man sich das eben vorstellen. Aber das ist der Grund dafür, dass beide Grabstätten also noch erhalten sind, weil die eben privat auf dem Friedhof dann beerdigt wurden. Ja, Paul Grünewald war kurze Zeit vorher aus dem KZ entlassen worden. Auch das ist uns vielleicht ein bisschen nicht so geläufig, aber man konnte auch aus dem KZ entlassen werden. Die Geschichte, wie das vor sich gegangen ist, erzählt er jetzt gleich noch ein bisschen, weil seine Frau, da seine spätere Frau damit sehr viel zu tun hatte. Karl Peiks und Walter Krämer hätten nie aus dem KZ entlassen werden können. Man kann ja bei der Gedenkstätte, ist ja öffentlich zugänglich, sich diese Personalbogen da einsehen. Da ist hinten so ein Blatt eingeheftet, rot, wo so ganz groß draufsteht, dass also diese Leute nicht aus dem KZ entlassen werden konnten. Also diese Eintrag, dieses Blatt fehlte bei Karl Grünewald, sodass es also möglich war, ihn da herauszuholen. Wie das gewesen ist, ein paar Dinge dazu erzählt er. Wie kam es zu der Entlassung von Paul Grünewald aus dem Konzentrationslager? Es gibt also noch eine Story, die irgendwie grotesk ist. Ich sagte schon, ich bin also im Oktober 1940 entlassen worden. Da wollte ich auch nochmal drauf kommen. Durch meine Frau, die noch nicht meine Frau war. Die war im Prozess, war freigesprochen worden, ja. Und arbeitete in Frankfurt, bei der Frankfurter Zeitung. Und die hat Folgendes gemacht. Der Schwiegervater meines Bruders war Richter in Gießen. Und dieser Richter in Gießen war ein Studienfreund von dem Dr. Werner Best und dem Stellvertreter von Heidrich in der Prinz-Albrecht-Straße. Und da ist sie, die diese Mannschaftsgeschichte kannte, über meinen Vater dann mit zu dem Richter nach Gießen gegangen. Der hat ihr ein Empfehlungsschreiben für seinen Studienfreund Dr. Werner Best gegeben. Und mit diesem Empfehlungsschreiben ist sie nach Berlin gefahren, in die Prinz-Albrecht-Straße. Dann ist sie bis ins Vorzimmer von dem Best gekommen und hat also der Sekretärin das vorgetragen und den Brief vorgelegt. Die Sekretärin, die war also so gerührt, wahrscheinlich hat sie es auch so geschickt erzählt, dass sie dann hin ist und hat mit Tränen in den Augen dem Best also erzählt, was da für ein Besuch bevorsteht. Und der Best hat gesagt, sie soll kommen. Ja, sie ist also da rein und sagt, sie werde so einen langen Raum über den Parkettboden da bis zu dem Schreibtisch gekommen. Dann hätte er da gesessen, nicht in der Felduniform, sondern in der weißen Uniformjacke. Hätte sie väterlich begrüßt, wäre sogar aufgestanden, hätte den Stuhl angeboten und hätte sich dann vortragen lassen. Dann hätte er gesagt, naja, wenn Sie mir versprechen, dass Sie ihn heiraten, wenn er rauskommt, und dass Sie die Garantie sind, dass er ein vollwertiger Volksgenosse wird, will ich seine Entlassung befürworten. Naja, dann war er also Moment glücklich. Und dann hat er gesagt, ich muss Ihnen aber gleich sagen, ich alleine kann gar nicht entscheiden. Und das stimmt, ich wusste das schon im Lager. So eine Entlassung von so jemand wie ein politischer Häftling wie ich, die musste von drei Stellen befürwortet werden. Von den Berlinern, von der Heimatbehörde und von der Schutzhaftlagerführung. Sie wusste also, wie schwierig das sein würde. Da war sie wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Da hat er gesagt, ich kann noch etwas Zusätzliches tun. Ich kann die Kollegen in Frankfurt anrufen, dass die also ja sagen. Das hat er dann auch gemacht und die haben dann zähneknirschend, wie sie mir später erzählt haben, haben auch ja gesagt. Dann blieb das Lager übrig. Ich wollte also, glaube ich, zu den Vorteilen. Wie kam es zu der Entlassung von. Also er erzählt dann auch nicht ganz auf der CD, wie es dann mit dem Lager vor sich geht, aber die Geschichte würde ein bisschen zu lang werden. Jedenfalls gelingt es dann, dass er aus dem Saft entlassen wird. Ich möchte allerdings dazu noch einschränkend sagen, das hört sich jetzt so an, als wäre es eine große Liebesgeschichte, die Frau, die ihren Mann dann da oder ihren zukünftigen Mann aus dem Konzentrationslager heraus holt. Ganz so ist es nicht. Er war ja in dieser Widerstandsgruppe der Angestellten, Jugendlichen Angestellten, und die haben natürlich ihren sozialen Zusammenhang behalten. Und die haben darüber überlegt, der Paul ist im Knast, im Konzentrationslager, können wir ihn irgendwie rausholen. Die haben sich das also genau besprochen, kollektiv diskutiert, und es war nicht zufällig an dieser Aktion. Also es wurde genau diskutiert, was sie anzieht, wie sie sich bewegen soll, was sie sagen soll und so weiter. Es hört natürlich immer noch den Mut dazu, auch dahin zu gehen, das durchzuführen. Aber es ist schon eine kollektive Arbeit dahinter gewesen und nicht einfach so eine einzelne emotionale Anwandlung. Soweit ist die Geschichte beschrieben, aber es blieb natürlich für mich immer noch die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit Karl Peix? Also warum kann man über den nichts erfahren? Und da habe ich ihn dann also nochmal direkt darauf angesprochen, das hat er dann erzählt. Er erwähnt jetzt Eugen Kohlen, der Name ist ja schon mal gefallen, einige werden ihn kennen. Eugen Kohlen war auch im Konzentrationslager, ist Christ gewesen, war später auch in der CDU, also auf keinen Fall ein Linksradikaler, aber eben ein aufrechter Antifaschist, der also da im KZ saß, und mit dem hatte der Frau Grünewald also regen Kontakt, weil sie sich eben kannten aus dieser Zeit, und das spiele ich jetzt also mal ein, Antwort auf diese Fragen. Zu den Vorwürfen gegen Karl Peix. Noch eine kleine Frage, um wirklich nicht nur die Helden Walter Krämer und Karl Peix, ich möchte nochmal auf den Karl Peix aufkommen. Was können Sie vielleicht irgendwas andeuten, was Ihnen eventuell in Verruf gebracht hat? Oder was eventuell das sein Bild, ein Schatten auf sein Bild geworfen hat? Vollkommen zu Unrecht kann vorgeworfen werden, enge Zusammenarbeit mit SS. Also etwas, was jedem, der in Funktionen war, vorgeworfen werden kann. Um das zu erläutern, kurz bevor der Eugen Kohlen gestorben ist, vor 3 Jahren, war ich drüben in Falkenstein bei ihm. Wir waren eng befreundet, ja. Sehr eng. Obwohl er also ein überzeugter Katholik und ich also ein Kommunist und Atheist war. Und da hat er schon im Bewusstsein seines nahen Todes gesagt, Paul, meinst du, wir hätten immer alles richtig gemacht? Ich sage, was meinst du? Na ja, du weißt schon, ich in meiner Funktion der Flickfieberstation, Zusammenarbeit mit dem Ding Schuler und den anderen, oder du im Revier als Arztschreiber und die Zusammenarbeit mit allen möglichen von diesen Burschen, haben wir immer alles richtig gemacht. Ich habe gesagt, Eugen, das weiß ich nicht. Wir haben uns bemüht, es richtig zu machen. Wir haben sicher den einen oder anderen Fehler gemacht. Wie also Fehler gemacht werden. Aber was soll das jetzt? Naja, hat er gesagt, ich grübele da immer. Und wenn ich mit unserem Geistlichen spreche und versuche, von dem Trost zu kriegen, dann stellt sich raus, dass der nach einer halben Stunde vollkommen durchgedreht ist, weil er das Thema gar nicht versteht. Du kannst aber gewiss sein, hat er gesagt. Ich habe nie einen Mithäftling abgespritzt. So, dann von deiner Frau. Das ist also etwas, was kommen könnte. Der Karl Parks, ne, das war ja einer, der mit der SS gearbeitet hat. Oder der Paul Grünwald, der vielleicht erwähnt wird. Das ist ja auch so einer gewesen. Es kann kommen Geldgeschichten. Aus den Gründen, die ich ja schon in der Erzählung eben erwähnt habe. Es kann kommen etwas, das man ordentlich abschalten. Also ich hätte auch in der Recherche schon mitbekommen, es gab da so Geschichten, irgendwas mit homosexuellen Geschichten im Hintergrund, so homosexuelle Praktiken und so weiter. Und ich hatte das eingangs erwähnt, Homosexualität wurde früher anders gewertet, als wir das heute machen. In dieser Zeit nochmal ganz anders als in den 70er Jahren. Homosexualität alleine wäre es natürlich nicht, wäre jetzt nicht der springende Punkt gewesen, aber es geht ein bisschen darüber hinaus. Ich habe dann bei jemand anders den Beleg für das gefunden, was jetzt hier schon angedeutet war. Und zwar von Fritz Leo oder Letto, Leo ist sein Kampfname. Ein Buch, das heißt Arzt in den Höllen. Dieser Fritz Leo war also in mehreren Konzentrationslager, auch in Auschwitz, im Krankenbau tätig, auch im Buchenwald. Nach dem Zweiten Weltkrieg Arzt in der DDR. Und hat auch seine Memoiren dann zu DDR-Zeiten niedergeschrieben. Aber die waren nicht so ganz d'accord mit der politischen Leitlinie. Dann hat man ihm gesagt, ob man nicht da so ein paar Veränderungen vornehmen könnte. So könnte man das hier plötzlich nicht veröffentlichen. Dann hat er gesagt, nee, darauf hat er also keine Lust. Deswegen hat er seine Memoiren eben nicht veröffentlicht. Er ist dann verstorben. In seinem Nachlass haben dann seine Erben diese Manuskripte gefunden. Und es ist dann also vor einigen Jahren veröffentlicht worden. Das Buch, wie gesagt, frei erwerbbar, Arzt in den Höllen, da stehen also sehr viele heftige Sachen drin. Unter anderem beschreibt er eben auch diese Situation hier am Krankenrevier, auch die Situation mit den homosexuellen Geschichten, und ich will das kurz vorlesen. Das ist also die Sprache der 50er, 60er Jahre, heute würde man es wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders beschreiben, also ist das eben dort dokumentiert. Aber Eros, der Gott der Liebe, setzte deutlich seine ersten Zeichen. Das Lager ein wachsames Auge auf diese Dinge. Tun und Treiben der meisten war allgemein bekannt. Das ist so in einer Männergesellschaft, die jahrelang von Frauen ferngehalten wird. Es sind da immer einige, die durch ihre Triebe gewaltsam hingerissen werden. Bei vielen äußerte sich das in harmlosen, sehr festen Freundschaften. Es gab aber auch einige, deren sexuelle Verhältnisse über diese Harmlosigkeiten hinausgingen. Man hörte gelegentlich von derbkörperlichen Handgreiflichkeiten, und nicht umsonst wurden die kleinen Bauhütten am Waldrand auf einem Kabarettabend als die 175 kleinen Buden am Wald bezeichnet. Hinzu kommt, dass Pikes offensichtlich pervers war. Zu jungen Häftlingen die Liebenswürdigkeit selbst, zu alten brutal, war er immer darauf bedacht, sich aus dem Kreis der Patienten hübsche junge Menschen heranzuziehen, die er monatelang als Kalfaktoren behielt, und mancher wusste, delikate Affären von ihm zu erzählen. Irgendwann kam eine solche Affäre heraus. Der unbequeme Zeuge war ein bildhübscher junger Pole namens Gornik, intelligent und strotzend vor Gesundheit. Er hatte es gut im Revier, er hatte nicht zu viel Arbeit, sie war nicht zu schwer für ihn, und er hatte viel und gut zu essen. Und das war für einen 17- oder 18-Jährigen damals im Lager ganz wesentlich. Während die anderen herumliefen und sich selbst etwas gegen den Hunger organisieren mussten oder sich den Bauch mit dünner Suppe vollschlugen, befand er sich sogar in der Lage, seinen Kameraden etwas abzugeben. Oft sah man sie im Revierzaun stehen und er steckte ihnen kleine Päckchen zu, aber er hatte sich an Pikes verkauft. Eines Tages, der Junge war bei vollem Gesundheit, hieß es, er sei plötzlich verstorben. Es wurde nicht allzu viel darüber geredet, fanden doch im Lager ständig zu vielen Dingen erregende Diskussionen statt. Aber die den Jungen kannten, wurden blass vor Schreck. Er hatte zu viel gewusst, er war zu unbequem geworden, deshalb hatte ihn jemand kurzerhand beseitigt. Auch hier geht er natürlich nicht so weit, Pikes der Sache direkt zu bezichtigen, aber es bleibt ja nicht viel anderes übrig. Dazu ist allerdings noch zu erwähnen, dass natürlich hier auch wieder ein paar Sachen zu tragen kommen, die man berücksichtigen muss. Die SS hat Homosexualität mit dem Tode bestraft. Ein SS-Mann, der homosexuelle Handlungen nachgewiesen werden konnte, ist sofort liquidiert worden. Und wenn sie im Lager solche Sachen direkt beweisen konnten, ist das natürlich auch entsprechend dann durchgezogen worden. Tragik dieser Geschichte ist, Frau Grünewald hat noch erzählt, er war ja verheiratet, Karl Pikes, dass sich Grünewald nach 45 nicht getraut hat, in den Harz zu gehen und das zu erzählen. So kann man sagen, also bis er verhaftet wird, ist die erste Zeit im Konzentrationslager, ist Karl Parx auch richtiger Kämpfer, organisiert alles für Leute, die ihn nur vorher kannten, ist er immer der Mensch geblieben, aber im Lager war er dann eben nicht standhaft und deswegen eignet er sich natürlich nicht als Vorbild in der Hinsicht. Zum Abschluss will ich noch etwas aus dem Interview euch vorspielen, was mit in die aktuelle Diskussion mit hineinwirkt. Und zwar die Geschichte der Befreiung von Buchenwald. Die Befreiung von Buchenwald, Selbstbefreiung von Buchenwald, war ja für die DDR fast ein staatsidentitätsstiftendes Ereignis, oder also sehr hochgehängt, sehr aufgebauscht. Nach der Wende, nach der Wiedervereinigung genau umgedreht. Da wird davon gesagt, dass einfach nur Propaganda, hat da gar nicht stattgefunden. Wie so oft ist also die Wahrheit irgendwo so ein bisschen in der Mitte zu finden. Ich habe da zum Buchenwaldcamp, das es ja jetzt nicht mehr gibt, aber einige Jahre lang gab, habe ich mir dieses Bild gezeichnet. Da kommt jetzt gleich das Originalbild dazu. Ich zeige es aber vorher, weil man dann das besser erkennen kann. Es waren ungefähr 200 Bewaffnete 1945 im Lager. Das beruhte darauf, dass eben Kriegsgefangene mehr und mehr ins Konzentrationslager auch kamen, also professionelle Militärs, die sich dann in ihren nationalen Verbänden sozusagen zu kleinen Gruppen zusammengeschlossen haben. Und daraus wurde dann das internationale Lagerkomitee, also militärischer Arm. Waffen bekam man zum größten Teil aus der Waffenfabrik der Gustloff-Werke, die direkt am Eingang des Buchenwald-Lagers errichtet worden sind. Da gab es 44 einige Bombenangriffe drauf. In dem Tohuwabohu wurden einige Waffen und ein bisschen Munition in das Lager geschaffen. Ansonsten wurden sich aus eigenen Beständen ein paar Handgranaten gebaut, einige hatten noch ein Messer zur Verfügung. 200 Leute ungefähr, die also bewaffnet gewesen sind, hatte dieses Lagerkomitee unter sich, die natürlich kein großes Gefecht mit einer SS-Einheit hätten bestehen können. Und dieses Foto, das also dann entstanden ist, kurz nach der Befreiung, dokumentiert das im Grunde genommen. In der Mitte ein Häftling, der auch einen Winkel an der Hose hat, der sicherlich ein roter war, kann man auf dem Schwarz-Weiß-Bild natürlich nicht erkennen, aber er hat ja ein Gewehr, wo also keine Kammer drin ist, heißt also nur einen Schuss zur Verfügung und führt also gefangene Bewacher da, der den amerikanischen Soldaten zu. Das habe ich eben vom Dokumentarbild abgemalt und hatte dann eine große Auseinandersetzung mit der Gedenkstättenleitung, da ich sagte, das Bild ist irgendwie aus einem DEFA-Film und so weiter, nur ein Propagandateil, also welcher DEFA-Film soll denn das sein? Und außerdem habe ich dann auch hingewiesen, das kann auf keinen Fall ein Propagandabild aus der DDR sein. Es kommt nämlich schon in ganz frühen Publikationen vor und auch immer mal wieder, aber da eben amerikanischer Soldat darauf ist, hat die DDR jetzt ja nicht so viel Wert drauf gelegt. Wenn es ein russischer gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich noch millionenfach gekommen. Aber hier ist eine kleine Sache, und zwar hat er eine Zigarette im Mund. Auf dem Originalfoto ist hier vorne noch eine Figur, also ein Gefangener, der auch noch eine Zigarette raucht. Das ist ja so ein Symbol der Überlegenheit gewesen, so in den ersten Kriegs, nach dem Krieg war das ja sozusagen Mangelware. Und dieses Bild, wie gesagt, gibt es in den 50er Jahren an den Publikationen der DDR mit Zigarette. In den 60er Jahren fehlt die Zigarette, wird sie rausretuschiert, weil man sich der Anschauung genähert hat, der sozialistische Mensch raucht nicht. Deswegen verschwinden alle Zigaretten auf den Bildern und so weiter. Und wenn man sich schon die Mühe gemacht hätte, hier ein Propagandabild herzustellen, dann hätte man darauf sicherlich schon frühzeitig Rücksicht nehmen können. Das ist ein authentisches Bild, es zeigt die Situation. Frau Grünewald hat erzählt eben, dass er entlassen worden war zu dem Zeitpunkt der Befreiung des Lagers, aber in Frankfurt gab es sehr viele Genossen, die also in dem internationalen Lagerkomitee tätig waren, die er also gekannt hat, Umgang mit hatte, sodass seine Aussagen als authentisch zu werten sind. Und dazu sagt er jetzt noch mal kurz was. Befreiung oder Selbstbefreiung? Der Wander und der Krall, die haben nebenbei sich parteiwidrig verhalten. Die haben gesagt, Paul, mach keinen Quatsch, lass dich nicht von der Partei wieder einspannen. Die Partei kann nicht mit illegalem Kampf das Dritte Reich zu Fall bringen. Das Dritte Reich kann nur von außen her zu Fall gebracht werden. Von außen her kann das nur die Sowjetunion. Die Sowjetunion führt zwar keinen Krieg, aber der wird kommen. Dann stehen eines Tages die Panzer hier vor Buchenwald. Und wenn wir dann noch leben, dann werden die uns befreien. Und die Waffen, das kam erst später. Es kam, wie das internationale Lagerkomitee sich formiert hatte und die Frage eines bewaffneten Eingreifens irgendwann kommen würde, da ist diese Frage aufgetaucht. Als es dann soweit war, und jetzt weiß ich das also von den Erzählungen, weil viele von der bewaffneten Gruppe, die haben gesagt, es ist ja aufgebauscht worden von denen da drüben. Das war folgendermaßen. Die Amerikaner standen zwischen Gotha und Weimar und haben für uns das Gefühl gegeben, es hat die längste Zeit gedauert. Die SS war bereits unruhig. Und von der SS gab es eine ganze Reihe Führer, die haben ihr Hab und Gut, soweit es wertvoll war, schon abtransportiert. Und für uns stand also nur die Frage, wenn wir militärisch aktiv werden wollen, dann können wir nur in einer bestimmten Situation eingreifen, wo es Sinn hat, unterstützend zur Befreiung beizutragen. Und so ist es auch gewesen. Als dann zwei Offiziere in einem Schiff bis ans Tor gefahren sind, da war bereits keine SS mehr da, sondern die waren getürmt. Da waren noch einige Türme besetzt von den Türmen da am Lagerzaun rundherum. Ja. Und die haben dann mit Häftlingen gesprochen. Und die haben dann gesagt, wir kommen wieder und zwar mit allem. Und da ist es so, dass das länger gedauert hat. Weil der General Petten, der hat sich ja nicht danach gerichtet, dass er das Lager Buchenwald befreien sollte, sondern er hat ja seinen militärischen Plan gehabt, was also jede militärische Führung hat. Deswegen hat das länger gedauert. Und deswegen ist dann zu einem Zeitpunkt, wo die SS immer stärker die Flucht ergriffen hat, die Anweisungen kommen vom Internationalen Lagerkomitee, jetzt vorstoßen, die Waffen raus, ja. Und dann haben sie also Folgendes gemacht, sie haben die Türme geräumt von der SS und haben die SS-Leute gefangen genommen und haben dann den ganzen Wald rundherum noch durchkämpft und haben gefangen genommen, was sich da noch aufgehalten hat von der SS und haben die dann als Gefangene festgesetzt. Sie haben dann einen umgebracht, was vielleicht falsch war. Ja. Als dann die Amerikaner kamen mit ihrer vollen Macht, da war das Lager in den Händen der Häftlinge. Und die Häftlinge haben die Fahne gehisst und die Häftlinge haben die Uhr angehalten zu dem Zeitpunkt, wo sie heute noch steht, wo das passiert ist. Ja. Also die Häftlinge haben die Befreiung unterstützt, aber sie haben die Befreiung nicht bewirkt. Das ist ja auch illusorisch. Wenn die gesamte Macht der SS da gewesen wäre, dann hätten selbst 200 Häftlinge mit Waffen nicht gereicht. Ja. Dass das nachher aufgebauscht worden ist, sind eben mit der Frau zusammen, wie die Führung der Partei in der DDR geglaubt hat, das nun darstellen zu müssen. Das war nicht sehr glücklich immer. Ja, soweit dieses Interview und meine Darstellung des Widerstandes oder mein kleines Licht auf die Darstellung des Widerstandes im Konzentrationslager Buchenwald. Ich finde es wichtig, dass wir die Geschichte eben so, wie sie ist, betrachten und auch so annehmen. Für mich ist das trotzdem die Geschichte des Widerstandes. Sie ist halt mehrfach gebrochen. Sie ist den Verhältnissen immer angepasst zu urteilen. Und ich denke, es ist genug dazu gesagt worden, hier einen Zugang zu dieser Geschichte lebendig zu erhalten und sie also auch so in ihrer Widersprüchlichkeit darzustellen und weiterzutragen. Das halte ich also für wichtiger Bestandteil der politischen Praxis. Soweit also erstmal der Vortrag. Und wenn ihr jetzt Fragen habt oder so, können wir gerne dazu übergehen. Ja, kannst du vielleicht was dazu sagen, wie du zu dem Kontakt eigentlich kamst? Du hast ja erwähnt, dass in den 80er Jahren das ein bisschen getrennt war zwischen autonomer Szene oder VVN. Wie bist du dann zu dem Kontakt gekommen oder warum ausgerechnet da zum Zenosen Grünewald? Ja, weil es hat sich das zufällig ergeben? Ja, weil er war der letzte Überlebende aus dieser Gruppe, deswegen natürlich genau er, ja, weil andere hätte ja keine autonome Aussage treffen können. Wir haben in der Zeit der Zusammenbruch der DDR ja praktisch die Federführung im antifaschistischen Kampf mehr oder weniger übernommen. Eine Zeit lang, die ersten Jahre da, ging ja ein bisschen alles in der Luft. Und im Zusammenhang eben auch historische Arbeit mal betrieben. Wir haben unsere Leute eingeladen, für alte Konzentrationäre. Und wie gesagt, darüber sind eben verschiedene Kontakte zustande gekommen, auch zu Emil Karlebach, der eine relativ wichtige Funktion da inne hatte und der dann auch ganz anders gesprochen hat als die Jahre noch davor. Und ja, über den ist praktisch dann dieser Kontakt zustande gekommen, weil er eben da auch dann Sache gegeben hat zu Frau Grünewald. Ich hätte Emil Karlebach darauf angesprochen, weil er auch im Buchenwald war. Und er sagt, er könnte über Pikes nur sehr wenig sagen, aber dann hat er mich eben an Frau Grünewald bewiesen und dann hat er den Kontakt praktisch hergestellt. Der prominenteste Häftling von Buchenwald war ja wohl der Ernst Thälmann. Der kommt aber jetzt in deinem Vortrag auch nicht vor. Nein, weil er also im Krankenbau ja, im Widerstand im Krankenbau keine Rolle spielt. Außerdem ist er nach Buchenwald nur hingebracht worden zum Verschießen. Er ist ja nicht Häftling gewesen unter den anderen Häftlingen, sondern er war ja Einzelgefangener und ist nach Buchenwald nur zur Erschießung gekommen. 44 liquidiert. Also eben Einzelhaft die ganze Zeit gewesen, 12 Jahre Einzelhaft und dann fast 12 Jahre ermordet. Ja, es gab noch andere, Rudolf Breitscheid und so weiter. Ne? War ja als der erste Konzentrationslager, von daher sind sehr viele wichtige politische Leute auch da gewesen. War der Grünewald, Herr Grünewald, der Kontakt zu den Genossen auch noch in Frankfurt und Nach 45 schon. Nein, er hat das ja schon beschrieben. Es gab so eine Abstiegsfeier für ihn und da haben ihm die beiden gesagt, mach es nicht wie Parteilinie ist. Die Parteilinie war ja den Widerstand, also sobald man entlassen wird, wieder versuchen, im Widerstand tätig zu werden. Und dem waren der Meinung, das ist Quatsch, das wird nicht funktionieren. Also er hat Parteiaufträge noch bekommen von Walter Kremer, ein paar Sachen, die er erledigen wollte draußen. Das hat er noch gemacht. Ja. Und hat dann aber sich von der Arbeit ferngehalten und hat dann einfach die Jahre dann da irgendwie überlebt. Aber nach dem Krieg, also nach 45, hat er wieder politisch tätig, ich glaube DKP, also seine Frau ist auch der DKP, lebt ja noch, hat auch seine Geschichten so erzählt, also Schulklassen und so weiter, seine Geschichte erzählt. Aber er ist jetzt nicht so ein Politiker an vorderster Front gewesen. Er hatte sein Bewusstsein, aber jetzt nicht, jetzt, dass er da jetzt auf Listen da großartig da als Bürgermeister angetreten ist. Oder was. Ja, aber immer sehr weitsichtig von den. Ja. Also, ja. Das werden dann die Freunde, Wie weit gab es ähnliche Strukturen auch in anderen Lagern? Weil Widerstandsstrukturen gab es ja auch in anderen Konzentrationslagern. Ja, Buchenwald war schon das das, wo der Widerstand am effektivsten, am weitesten vorangeschritten war. Bei anderen Lagern ist das also sehr viel weniger der Fall gewesen, teilweise bis kaum. Ne? Also ich weiß auch vom Mittelbau Dora deswegen, weil ja Mittelbau Dora ist ja als Außenlager vom Buchenwald initiiert worden. Da hat man dann versucht, auch einen Widerstand aufzubauen, auch über Buchenwald im Grunde genommen. Das ist aber nur ansatzweise gelungen. Sachsenhausen, da sah es irgendwie ganz anders aus. Also Buchenwald ist schon in der Form schon eine Ausnahme. Eben auch, da waren immer sehr viele kommunistische Leute eingefertigt. Wenn es jetzt keine drängenden Fragen gibt, können wir den Blogunterricht hier der Form auch auflösen. Ihr könnt euch ja noch hier ein paar durch die Plakate wühlen oder ich bin da noch ein bisschen hier, kann mich ansprechen und dann können wir das so auflösen. Hey, vielen Dank.